Deutschlandfunk. Freistil. Vor gut 30 Jahren zogen die ersten Hip-Hopper mit tief hängenden Hosen und in Turnschuhen breakdancend durch die Straßen und Clubs von New York. Sie erzählten in rhythmischen Reimen vom Leben in den schwarzen und hispanischen Ghettos. Der Rap ist bis heute ein vitales Musikgenre geblieben. Rapper sind einerseits millionenschwere Popstars, aber auch Jugendliche in aller Welt, die ihre Armut oder Ausgrenzung mit dieser Musik formulieren. Das folgende Feature befasst sich mit der Faszination des Rap in der Vergangenheit und in der deutschen Gegenwart. Dat PPDA, Guinéen de cœur, français de pro. Je remplis leur quota de ghetto, génération rap et couteau. Armée de combat, Kappa, double Delta. Réfugié politique en exil au micro. Ghetto, صحيح, تلفت لي مع من نهضر. معاكم انتوما, ولا مع اللي مر البحر. تلفت لي عليه من نحكي, اللي مازالو يجبد, ولا اللي راح تخبر. كي بدينا في الداير. خونا بظيم وفي ديك اللي باتشا. يقولوا مالا تليد, لا لا ليد, لا لا ليد, لا كالا. لما انا سكت, سكت مكت. لما انا مكما, مكما بولو مكان. لما انا dachte. Hallo Thomas, hallo, alles klar? Ja. Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar. Und ich muss dir jetzt erzählen, was mir widerfahren ist. Jetzt seh ich die Zukunft positiv, denn ich bin Optimist. Moment. Gangsters, Bitches, Ghetto-Philosophen. Rap, die Poesie der Straße. Von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Ich denke, in jeder Sprache gibt es Reime und deswegen kann man auch in jeder Sprache rappen. Ehrlichkeit ist alles. Ja? Also, für mich ist das number one. Im Endeffekt ist es ganz einfach. Du hast was, was provoziert. Für mich muss alles harmonieren und ich brauche Musik manchmal zum Entspannen und nicht nur zum Ausrasten. But it's African American and African American is oppositional American. Klar, es ist in Amerika entstanden, aber so Hip-Hop funktioniert überall. Und ja, ich könnte jetzt nach Afrika fahren auf ein Hip-Hop-Festival, ich würde feiern ohne Ende, auch wenn ich kein Wort verstehe. Der Begriff Rap kommt, soweit ich weiß, aus dem afroamerikanischen Slang und heißt so viel wie schlagen oder sowas. Also irgendwie, du kommst wohl vom Sprücheklopfen, he's got a good rap. Das ist also die Fähigkeit, eloquent auf Straßenslang sich auszudrücken. In seinem Buch American Rap erzählt der Musikjournalist Jan Kage, wie alles anfing mit dem Rap und mit der dazugehörigen Kultur, dem Hip-Hop. Darin vereinen sich Gesang, Tanz und Malerei, also Rap, Breakdance und Graffiti. Die Hip-Hop-Kultur kommt aus New York, also aus der Bronx, aus Harlem und aus Brooklyn, da wo die ärmere Bevölkerung gewohnt hat in New York in den 70er Jahren. Und es waren alles Teenager, die es sich nicht leisten konnten, in die großen, teuren Clubs in Manhattan zu gehen. Die haben dann also ihre eigenen Partys veranstaltet, sogenannte Blockpartys. You gotta fight for your right to party. Anfangs standen noch gar keine Rapper im Mittelpunkt dieser Partys, sondern DJs, also Disc-Jockeys. Und an ihrer Seite MCs. Die MCs, die Masters of Ceremony oder auch Microphone Controller genannt, waren diejenigen, die das Publikum für den DJ animiert haben. Die also Sprüche geklopft haben wie say ho, say hey, say hey, say ho. Die Fähigkeiten des DJs haben hochleben lassen. Und das sind wiederum Traditionen, die auch ganz alt sind. Also man nennt das Call and Response. Das heißt, auf der Bühne wird was gerufen und das Publikum reagiert darauf, ruft irgendwas zurück. Das sind Sachen, die man aus den Gospelkirchen kennt, dass der Priester was ruft und die Kirche antwortet. Waren die ersten DJs Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash und Cool DJ Herc. Die drei nennt man The Godfathers of Hip-Hop, also die Paten der Hip-Hop-Kultur. Die hatten ja keine großen Mittel, haben die einfach ihre Soundsystems, also ihre Plattenspieler und Boxen genommen und sich den Strom von Laternen in den Parks illegal abgezapft. Dann haben sie allen Kids in der Nachbarschaft Bescheid gesagt, heute Abend ist Blockparty. Und die kamen dann alle und dann konnten sie umsonst tanzen. Es war also von vornherein eine sehr soziale Interaktion, die Hip-Hop-Kultur. Die Sozialwissenschaftlerin Susanne Stemmler vom Berliner Haus der Kulturen der Welt interessiert sich schon seit vielen Jahren für den Zusammenhang von Kultur und sozialer Realität. Deshalb ist sie nach New York gefahren, um den Anfängen des Hip-Hops nachzuspüren. Auch wenn Rap heute in den Medien vor allem mit Obszönität und Gewalt in Verbindung gebracht wird, ursprünglich, betont sie, ging es um etwas ganz anderes. Die Anfänge des Hip-Hop waren davon geprägt, Gewalt zu kanalisieren und in etwas Kreatives umzuwandeln. Das war natürlich kein bewusster Prozess. Das waren ja alles ganz junge Leute, die waren zwischen 14 und 17. Meine Interviewpartner, die heute 40 plus sind, die haben das sehr schön beschrieben in dem klassischen Rap The Message von Grandmaster Flash. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with the tow truck repossessed my car. Also eine Situation, in der sie immer auf der Kippe stehen. Eine Situation, in der die ganze Infrastruktur eines kompletten Stadtteils den Bach runtergeht. Eine Situation, wo der Musikunterricht in den Schulen gestrichen ist, wo die Kinder einfach nur auf der Straße rumhängen, wo Häuser abgebrannt werden, um dann die Provisionen zu kassieren von den Versicherungen. Also ein Stadtteil im Verfall. Und viele sagen, wenn es Hip-Hop nicht gegeben hätte, dann hätte es wahrscheinlich eine gewaltvolle Revolution gegeben, einen Aufstand. Aber Hip-Hop war in der Lage, diese Energie, die sich da angestaut hat, vielleicht auch die Wut, ich glaube, Wut ist ein wichtiges Stichwort, die Wut zu kanalisieren und umzulenken in ein etwas Kreatives. Diese Wut hat Mark Nason häufig zu spüren bekommen. Der weiße Historiker aus Brooklyn hat in den 80er Jahren angefangen, in den Slums der Bronx soziale Stadtteilarbeit zu machen. I was working with community groups dealing with the consequences of the crack epidemic and that song. Ich habe in einem Nachbarschaftsprojekt gegen Drogen mitgearbeitet und Freizeitangebote für junge Männer organisiert. Es waren fast alles Schwarze oder Latinos und die waren alle von dieser Musik total fasziniert. Anfangs verstand ich überhaupt nicht warum, denn ich hatte das Gefühl, das ist doch alles nur Gebrüll und Prahlerei. Aber eines Tages, als ich mit ihnen nach Massachusetts gefahren bin, in eine Gegend, wo nur Weiße lebten, da bekamen sie alle ein bisschen Angst, bis einer sagte, kurbel das Fenster runter und dreh die Musik voll auf. Da verstand ich. Indem sie diese Musik hinausdröhnten, sagten sie, das sind wir und wir sind da. Diese Songs erzählen Geschichten über das, was abgeht auf den Straßen der Innenstädte, wo sie aufwachsen. Diese Musik ist Ausdruck ihrer Freude, ihres Stolzes und ihres Zorns. Sie gibt ihnen ein Gefühl der Stärke. Die Jungs, mit denen ich es zu tun hatte, für die war diese Musik der Soundtrack zu ihrem Leben. Growing up in the city, this music was the soundtrack of their life. Mark Nason leitet heute an der Fordham University in New York das Bronx Afro-American History Project. Rap und Hip-Hop spielen darin eine große Rolle. Denn ihre Geschichte ist eine Erfolgsstory für das schwarze Amerika. Überall auf der Welt gibt es heute Ghettos. Und so ist diese Musik, die in den Ghettos der Bronx erfunden wurde, inzwischen in den Ghettos der ganzen Welt zu Hause. Egal ob Johannesburg, Dakar, Paris, Rio oder Berlin, wo auch immer arme und unterprivilegierte junge Menschen leben, greifen sie diese Musik auf, um sich auszudrücken. Hassan Akush, es ist 6 Uhr morgens. Hab nicht geschlafen wegen Stress und Sorgen. Ich muss viel ertragen mit meinen 18 Jahren. Ich bin das Spiegelbild der Berliner Straßen. Sie wollen mich abschieben, es macht mich kaputt. Mein Leben zerfällt zu Asche und Schutt. Mein Künstlername ist Hass, H-A-S-S, so wie der Hass halt. Und ich habe diesen Namen ausgesucht, weil das eigentlich der Grund war, warum ich angefangen habe zu rappen. Also das war ungefähr 2003. Da wurde ich abgeschoben und durch diese Abschiebung, durch dieses Erlebnis, das hat mich so sehr geprägt, dass ich dann angefangen habe zu schreiben, und zwar Texte zu schreiben, Rap-Texte. Und dann habe ich mir einen Künstlernamen ausgedacht, und da der Spitzname für Hassan ist, ist Hass sozusagen. Und das ist dann auch der Grund gleichzeitig, warum ich angefangen habe zu rappen, weil meine Texte basierten nur auf diesem Erlebnis am Anfang noch. Es ist ein Kreislauf von Niederschlägen, denn das miese Leben eines Libanesen geriet zum zweiten Mal aus den Fugen. Ich komm aus mir raus, muss nen Ausweg suchen, denn mir geht's viel zu schlecht, steck zu tief im Dreck. Mit dem Staat hat meine ganze Familie Stress. Man hat uns sozusagen aus unserem Kinderleben rausgerissen und uns wie Erwachsene behandelt. Also es ist jetzt so, von einem auf den anderen Tag wurden wir sozusagen wach, weil wenn man Kind ist, dann träumt man viel. Und dann will man spielen und so. Aber nach der Abschiebung war es eigentlich so, dass jeder von uns sehr hart gearbeitet hat. Hab mir ein Ziel gesetzt, ich will Sonnenschein. Ich hoffe, es gibt für uns auch Sommerzeit. Es ist mein Leben, ich lebe es auf allen Wegen. Ich will etwas bewegen, doch stehe allein im Regen. Was mit deinem Leben? Lebst du es auf allen Wegen? Willst du etwas bewegen? Bleib nicht stehen, komm, lass uns gehen. Es ist mein Leben. Musik ist mein Leben, sagt Hassan Akush. Und rappt auf Deutsch, Französisch, Englisch und Arabisch. Seit seine Familie mit der Hilfe von Verwandten und Freunden wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, wurde die Duldung von Hassans Aufenthalt in Berlin für jedes Schuljahr verlängert. Jetzt hat er Abitur gemacht und darf, wenn er einen Studienplatz bekommt, bis zum Abschluss hierbleiben. In seiner Freizeit engagiert sich Hassan in einem Neuköllner Jugendclub. Er unterrichtet dort Breakdance und versucht, Kids eine attraktive Alternative zur Straße anzubieten. Er selbst hatte bereits mehrere Fernsehauftritte und ein Theaterengagement im Berliner Wintergarten-Varieté. Meine Kids im Block sind in der Endphase. Mit 15 kommt die erste Geldstrafe. Für Anzeigen, die sie immer wieder abstreiten. Den Eltern verschweigen, da sie immer dazu neigen. Durch Brust Bock haben, jede Scheiße zu klauen. Dieser Track ist für alle meine Kids im Block. Hört auf mit der Scheiße, meine Kids im Block. Fangt an zu begreifen, meine Kids im Block. Kriminalität und Gewalt. Diese Themen sind Dauerbrenner in den Reimen der Rapper. Denn sie sind Dauerbrenner in ihrem Leben. Das gilt für einen Abiturienten aus Neukölln genauso wie für die ersten Hip-Hopper aus der Bronx, erklärt Susanne Stemmler. Die hatten schon sehr früh die erfolgreichste Spielart des Raps entwickelt, den Gangster-Rap. Die Vorstufe des Hip-Hop waren die vielen verschiedenen Gangs, die sich gegenseitig bekriegt haben. Und jemand wie Afrika Bambaataa, der dann hinterher auch die Zulu Nation gegründet hat mit einem bestimmten Kodex, also der einen ganzen Verhaltenskodex für Hip-Hopper aufgestellt hat, unter anderem eben auch Gewaltfreiheit. Die haben eben versucht, die Jugendlichen aus den Gangs rauszuholen. Aber diese Gang-Erfahrung und die Gewalterfahrung, die war natürlich da. Und dazu kam dann noch sehr viel später die Tatsache, dass das Gefängnis ein omnipräsentes Thema ist. Wenn Sie mit Leuten sprechen, jemand kommt gerade aus dem Gefängnis, ist gerade selber entlassen worden, also aus der Hip-Hop-Szene. Sein Bruder ist gerade im Gefängnis gelandet oder man besucht gerade jemanden, der ins Gefängnis kommt. 2 Millionen junge Schwarze sitzen in den USA im Gefängnis. In den 90er Jahren war für einen 20-jährigen Afroamerikaner die Wahrscheinlichkeit, verhaftet oder sogar erschossen zu werden, größer als die, eine Lehrstelle zu finden. Aber die Songs, in denen Schwarze mit ihren Drogendeals und ihren Schusswunden prahlten, fanden nicht nur in den Ghettos Anklang. Vielmehr noch elektrisierten sie junge Männer in den weißen Vorstädten Amerikas, die bis dahin ihre aggressiven Fantasien eher bei Heavy Metal ausgetobt hatten. Und diese Jungs, die in ihrem Leben noch keinen einzigen wirklichen Gangster gesehen haben, sind auch noch so gesetzestreu, ihre Musik im CD-Shop zu kaufen. statt sie wie die Ghetto-Kids illegal aus dem Internet herunterzuladen. Etwas Besseres als der Gangster-Rap hätte der Plattenindustrie also gar nicht passieren können. Ihr wollt ein Ghetto-Lied auf dem Ghetto-Beat? Kommt nach Wedding und dann wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Das ist mein Bezirk, geh von hier nicht weg. Liebe meine Brüder, widme ihnen diesen Track. Das ist das Ghetto-Lied auf einem Ghetto-Beat. Schau mir in die Augen und du weißt, dass ich das Ghetto lieb. Wir sind unbesiegt, weil uns keiner unterkriegt. Leben die Familie und ihr nur eure Hunde liebt. Seit in den USA mit dieser Musik Milliardenumsätze gemacht wurden, suchten natürlich auch die deutschen Firmen nach Gangster-Rappern. Auch wenn es hierzulande fast keine Gangs gibt, die sich regelmäßig Schießereien untereinander oder mit der Polizei liefern, fanden Talentscouts immerhin Typen wie Kool Savas und Bushido, Massiv oder Sido. Die waren zwar allesamt nicht die harten Kerle, als die sie nun vermarktet wurden. Sie kamen nicht alle aus Neukölln oder Wedding, aber weil sie wenigstens aus türkisch- oder arabischstämmigen Einwandererfamilien stammten, konnte man ihnen ein Gangster-Image andichten und damit Familienväter erschrecken und pubertierende Jungs faszinieren. Den Kanacken-Slang nutzen wir zum Abziehen, machen hohen Umsatz mit Drogen und dem Schwachsinn. Glaub mir, dass ich schwach bin, Schutzweste an, du willst mich gerne killen, aber kommst mich an mich dran. Allein mit cleverem Marketing lässt sich allerdings nicht erklären, warum in einem Land ohne Gangster der Gangster-Rap populär werden konnte, sagt der Musikautor Jan Kage. Das war ein willkommener Diskurs. Auf einmal klang es so, als hätten wir in Deutschland Ghettos und als würde hier an jeder Straßenecke eine Mülltonne brennen. Ja, oder ein Ölfass wie in der Bronx oder so. Das war auch ein extrem bürgerliches Bedürfnis von Kreisen weit außerhalb der Hip-Hop-Kultur, sich solche Stars zu schaffen. Ja. Und dann sitzt halt Sido bei allen Talkshows. Also es ist ein gesellschaftliches Phänomen. Und Politiker, die dann lange aus den Medien raus waren, wie Monika Grieffahn von der SPD, durfte dann Zensurforderungen rausbringen. Das war eine ökonomische Win-Win-Situation für abgeschriebene Politiker und für Agro Berlin und solche Labels, die sich gegenseitig da befeuert und befördert haben. Und die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften hat ihr Übriges getan, mit jedem Lied, das auf dem Index kam. Genauso wie einst in der Rockmusik die Punks auf die fast schon orchestralen Werke von Pink Floyd oder Genesis mit ihrem aggressiven Garagensound reagierten, suchten vor 10 Jahren junge Rapper nach einer Antwort auf die intelligente und witzige, aber eben auch ein bisschen brave Musik etwa der Fantastischen Vier oder von Fettes Brot. Das Ganze ging in Deutschland los mit Royal Bunker und Leuten wie Kool Savage, die halt irgendwann um die Jahrtausendwende angefangen haben, dem Stuttgarter und Hamburger Bildungsbürger-Rap, der entweder sozialpolitisch PC engagiert war oder sehr humoristisch war, eine Straßenhärte entgegenzusetzen. Das war ein Bedürfnis aus Berlin und das hat Berlin berühmt gemacht. Das ging damit einher, dass Savage das Adjektiv schwul als negative Wertung eingeführt hat, die natürlich irgendwie homophob ist. Das ging einher damit, dass er das Wort Bitch und Nigger benutzt hat, was schockierend war und was skandalös war, dass sich jemand hinstellt und diese Wörter hier nimmt und benutzt. Aber genau das hat ihn berühmt gemacht und es hat halt gewisse Bedürfnisse befriedigt, denke ich. Deswegen, sonst ist der Erfolg nicht erklärbar. Ja? Das ist zum einen das pubertäre Bedürfnis, sich obszön auszudrücken und zu schockieren. Ja, zum anderen den Hip-Hop von guten Benimmregeln freizuputzen. Die Kinder oder die Leute einfach haben satt von jedem zu hören, dass er Gangster ist. Wenn einer das macht, dann ist okay, weißt du, dann kann man sagen, oh, der ist Gangster. Aber in Deutschland kann es nicht 100.000 Gangster geben, die auch alle auf einmal rappen. Es geht nicht. Und die Leute haben es einfach, denke ich mal, satt, immer die gleichen Lieder zu hören, immer die gleichen Texte und immer die gleichen Themen. Und zwar, ich war dort, ich habe den geschlagen oder ich ticke mit Drogen oder keine Ahnung. Das haben die Leute gesagt. Die Zeiten des schnellen Geldes, in denen eine Platte von Bushido nach ein paar Wochen mit Gold und Platin veredelt war, sind vorbei. Gleichzeitig feiern die Fantastischen Vier in diesem Sommer mit einer großen Festivaltournee ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum. Die Wurzeln des Rap liegen eben nicht nur im Dreck und im Existenzkampf. Sie haben auch etwas zu tun mit Sprachwitz und guten Geschichten, mit Vielfalt und Abwechslung. Was es im Rap gibt, sind Momentaufnahmen. Wenn man sich an einem Tag scheiße fühlt und einen Hass auf alle hat, dann soll man ruhig aggressiven Rap machen, weil das zu dieser Zeit dann authentisch ist. Wenn man sich an einem anderen Tag beschwert über irgendwelche Strukturen des Systems oder den Spuren, die es hinterlässt, dann soll man sozialkritischen oder politischen Rap machen. Wenn man sich verliebt hat, dann soll man einen Liebestrack machen. Wenn man sich gut fühlt und Party machen will, dann soll man einen Partytrack machen. Wenn man einfach nur Spaß an der Sprache hat, soll man mit der Sprache rumspielen, Doppeldeutigkeiten, Wortspiele, Metaphern benutzen. Man soll einfach das machen, was zu der Zeit, wo man den Text schreibt und aufnimmt, ehrlich ist. Maddox ist ein großer, kräftiger Mann von Ende 20, der stets weite Hosen trägt. Er hat lange in England und Frankreich gelebt und mit Hip-Hopern zusammengearbeitet, die sich auch politisch engagieren. Heute rappt er in Berlin mit der Band Zeugen der Zeit. Einen guten Song erkennt man daran, ob er ehrlich ist und authentisch aus dem Leben derer erzählt, die ihn auf die Bühne bringen, sagen Maddox und sein Bandkollege Rockel. Das sind alles sehr persönliche Sachen, die vielleicht andere Leute nur in der Therapie besprechen würden. Aber darum geht es ja vielen von uns bei Rap, dass es eine Therapiefunktion ist und dass man das wie ein Punching Ball benutzt und alles komplett ohne was rauszulassen umsetzt. Gerade die Themen, über die man sonst im Allgemeinen in der Gesellschaft nicht so gerne redet, sind die interessanten im Hip-Hop. Sei es jetzt Gottglaube oder Selbstzweifel oder sonst irgendwas. Das sind genau die Themen, wo es interessant wird, wo man auch sich selbst dann einmal irgendwie auch in dem Text, dann, wenn man ihn später wieder hört, das hat schon auch was Therapeutisches irgendwo. Ich bin halt inspiriert durch Leute, die so offen und ehrlich mit ihren Problemen und mit ihrer Art umgegangen sind. Und das sind richtig coole Leute. Die wirken nicht nur arschcool, die sind auch noch arschcool im Leben, so mit ihrer ganzen Art. Und bestätigen mich dann auch noch mit ihren Texten und mit ihrer Art. Und ich muss hier nicht den super harten Preu schieben, sondern ich darf auch Mensch sein ein Stück weit so. Und ich darf die Maske auch mal ablegen. Das unterstützt wahnsinnig. Ich glaube, es geht auch darum, dass sich dann Leute mehr damit identifizieren können, wenn sie was hören von jemandem, der auch zugibt, dass es ein paar Sachen gibt, auf die man nicht klarkommen kann. Ob das jetzt Therapie in dem herkömmlichen Sinne ist oder einfach nur das Bedürfnis ist, mit Leuten zu teilen. Und einfach sich als Person in die Musik zu geben. Es ist nicht so, dass man ein Problem löst, aber man setzt sich damit so auseinander, dass man damit umgehen kann. After the fire comes the rain, after the pleasure that's pain. Even though we broke for the moment, we'll be balling the game. Tell them, yo, my military be prepared for the buses similar to... Probleme verbalisieren, um sie ins Bewusstsein zu holen und dann vielleicht lösen zu können. Was Sigmund Freud als therapeutisches Konzept entwickelt hat, passiert im Rap spontan und ohne Unterlass und mit häufig großer Ausdauer. I work with a Bronx group that's in regular communication with hip-hoppers in Gaza. It's a group. Als Stadtteilarbeiter in der Bronx habe ich eines gelernt. Alle diese harten Jungs, die auf der Straße und in Gangs aufgewachsen sind, die gehen niemals freiwillig zum Psychologen, unter gar keinen Umständen. Und die erzählen keinem Sozialarbeiter auch nur ein Sterbenswörtchen über ihr Seelenleben. Aber drück ihnen ein Mikro in die Hand und stell sie auf irgendeine Bühne. Dann rappen sie nur so drauf los und erzählen. Und dann kommen ihre ganzen Ängste und ihre ganze Verletzlichkeit zum Vorschein. Manches von dem, was man dann zu hören bekommt, klingt abstoßend. Aber für manche ist Rap eine Möglichkeit, Dinge auszudrücken, die sie anders niemals sagen könnten. For some people it's a way of expressing feelings that they can't express any other way. Seit der Rap als sozialpädagogisches Werkzeug entdeckt wurde, bekommt er ganz langsam so etwas wie gesellschaftliche Anerkennung, findet Professor Mark Nason. It's still a music with a very limited constituency. Es ist immer noch eine Musik, die in weiten Kreisen der Gesellschaft nicht ernst genommen wird. Die meisten Leute denken immer noch, die stümpern da irgendwas zusammen aus Verbalinjurien und irgendwelchen Melodien, die sie irgendwo abgekupfert haben. Die meisten Leute haben keine Ahnung, wie komplex diese Musik ist und wie viel Kreativität ihre Interpreten mitbringen. Aber inzwischen gibt es sogar an den Unis ein paar Professoren, die sich mit dieser Musik befassen und sie analysieren. Und so entsteht langsam ein Respekt für diese Kunstform. Tatsächlich sind Rapper bis heute, mehr als alle anderen Musiker, dem Vorwurf ausgesetzt, sie würden sich schamlos bei anderen Künstlern bedienen. Ganz so, als ob sich nicht auch früher schon Rockmusiker oder selbst klassische Komponisten gegenseitig zitiert hätten. Was Hip-Hopper von denen unterscheidet, ist die Ehrlichkeit, mit der sie die Werke anderer aufgreifen, glaubt der Musikjournalist Jan Kage. Denn die ersten Hip-Hopper waren ja Disc-Jockeys, die auf ihren Plattenspielern ganz offen die Alben anderer Bands liegen hatten, mit denen sie aber eine neue Musik schufen. Die haben Funkplatten genommen und die hatten Rockplatten. Und von diesen Platten haben sie mit Vorliebe die instrumentalen Breakdown-Parts genommen. Das sind die Parts, die nach der zweiten Strophe kommen, nach dem zweiten Refrain und zur dritten Strophe generell meistens hinführen können, aber auch woanders sitzen, wo zwei oder drei, vier Takte lang Schlagzeug und Bass freistehen. Und jetzt hatten sie zwei Plattenspieler und ein Mischpult. Und über dieses Mischpult und die zwei Plattenspieler konnten sie halt diese zwei Takte so oft kommen lassen, wie sie wollten. Und dazu konnten die Tänzer dann abgehen. Und das ist genau das, was die Hip-Hop-Musik kreiert hat. So ähnlich wie die New Yorker DJs der späten 70er Jahre arbeiten die Zeugen der Zeit in Berlin auch heute noch. Nur, dass sie die Techniken viel weiter verfeinert haben. Maddock führt das am Beispiel des Songs »Denken nach Zahlen« vor. Den Text hat er geschrieben. Die Musik hat sein Bandkollege Akira kreiert. Akira hat dafür Phrasen aus einem anderen Song gesampelt. Es sind sieben Dürrejahre, so steht es geschrieben. Ich sehe an harten Fensterscheiben weichen Regen zerfließen. Sehe Pflanzen aus betonierten Käfigen sprießen. Muss Tränen vergießen, es tut weh zu genießen. Warum muss so schwer sein, was so einfach klingt? Man merkt dabei eben, dass es eigentlich alles nur einzelne Töne oder Tonpaare sind. Also wirklich nur kleine Fragmente, die er eben auseinandergestückelt hat. Viele sind auch zwei, dreimal wiederholt einfach nur. Das ist auch ein bisschen, was diese Monotonie reinbringt, was auch im Text ist. Durch die Zweifel bin wie zwei Drittel meiner Zeitgenossen Scheidungskind und dann weißt du, was die Töne. Die sind aus einem Stück, das allerdings eigentlich viel gleichmäßiger läuft. Also es ist wirklich eine durchgehende Melodie hat. Eine Akustikgitarre, die durchspielt und aber überhaupt nicht in diesen Fragmenten eigentlich, in diesen kleinen Dingern sich abspielt, sondern als ganz gleichmäßige, flächige Melodie. Und dann geht es eben daraus, was zu machen, was sich wieder komplett anders anhört und was den Text unterstreicht. In einer Welt, in der Familie keinen Wert mehr hat. Diese Gegenwart erzieht uns zur Einsamkeit, Egoismus und Materialität. Nee, also es geht ja darum, dass man eben nicht nur eins zu eins das übernimmt, was man rausgesucht hat oder was einem aufgefallen ist, sondern dass man es komplett verändert. Dass man die Struktur nicht gleich lässt, dass man den Ton nicht gleich lässt, manchmal die Geschwindigkeit nicht gleich lässt, die Höhe nicht gleich lässt. Man nimmt diesen Einfluss und macht was komplett anderes draus. Wie schon bei diesem Track jetzt auch gesagt, es wird zerstückelt, es wird neu aneinandergesetzt. Klauen ist es in diesem Falle auch nicht, da du wirklich den Respekt an den Urheber dieser Musik gibst und etwas komplett Neues daraus entwickelst. Das ist ein Schätzen. Die Zeugen der Zeit, sie haben den Verein Witness Berlin gegründet. Wir wollen die Öffentlichkeit über die Hip-Hop-Kultur aufklären, heißt es in der Satzung von Witness Berlin. Denn deren Image sei durch den Gangster-Rap arg ramponiert worden. Hip-Hop ist nach Überzeugung der Mitglieder von Witness Berlin eine von Grund auf soziale Subkultur. Und die solle man zum zwischenmenschlichen Dialog nutzen, fordert KW, ein junger Rapper mit iranischen Wurzeln. Hip-Hop war immer ein Sprachrohr, sozusagen die Zeitung der Straße. Wenn ich zum Beispiel über Rassismus in Deutschland rappe und von meinen Erfahrungen erzähle, wie es ist bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, mit den Blicken der Menschen, vor allem wenn man irgendwie aus einem islamischen Land kommt, nach dem 11. September, wie sich die Dinge verändert haben, wie es in den Clubs ist, wie man da nicht reinkommt als orientalisch aussehender Mensch, dann ist es natürlich auch eine Art und Weise, irgendwie den Leuten zu sagen, hört mal zu, was mir gerade passiert, damit ihr mal was mitkriegt, so von meinem Leben. Ich bin voller Adrenalin, ich kriege Angst, reiß die Augen auf und fühl mich hellwach. Nazis verfolgen mich, plötzlich werd ich echt blass. Ich flüchte in eine Bar, ich hab Glück, sie sind weg. Ich fahr nach Hause und ich trink und test was. Im Fernsehen läuft gerade was über die neue große Gefahr. Die islamische Parallelgesellschaft. Jeder spricht vom Terror und jeder von den Kanaken. Doch was ist mit Rassismus und Migranten in Baracken? Was ist mit den unterschwelligen Bemerkungen? Was ist mit den vorurteilsbehafteten Bewertungen? Merkt ihr das nicht? Seht ihr nicht? Wir sind ein Teil von euch. Doch ständig hören wir, ihr Schwarzköpfe seid nicht deutsch. Deutschland alles klar, dann wollen wir das auch nicht. Bullen verprügeln uns und verfolgen uns mit Blaulicht. Das ist das Leben, das wir tagtäglich erleben. Doch ihr seid ständig am Reden und ihr seht nicht, was wir sehen. Und ihr seht nicht, was wir sehen. Und ihr seht nicht, was wir sehen. Und ihr seht nicht, was wir sehen. KW hat bereits eine CD veröffentlicht. Aber mindestens so wichtig ist ihm die Verbreitung übers Internet. Denn er rappt in fünf Sprachen. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Persisch. Über seine MySpace-Seite gelangt seine Musik auch in den Iran. Die Zensurbehörde lässt kaum Dinge veröffentlichen. Hip-Hop im Iran ist eine vollkommene Untergrundgeschichte. Konzerte werden verboten, CDs können nicht erscheinen, Regierungskritisches darf sowieso nicht veröffentlicht werden und die Leute werden dann auch unterdrückt oder sind Repressionen ausgesetzt. Und im Endeffekt läuft alles über die Internet-Community ab. Also die Leute downloaden ihre Musik gegenseitig und es gibt eine große Fangemeinschaft. Und es gibt ein paar Orte, zum Beispiel in Teheran, in Isfahan, in bestimmten größeren Städten, wo sich Jugendliche treffen, Breakdance machen, Freestyle und so weiter. Aber die breite Masse reicht es nicht. Aber wenn iranische Jugendliche mal die Gelegenheit bekämen, Hip-Hop zu hören, dann seien sie schnell Feuer und Flamme, erzählt KW. Der Iran hat eine sehr lange Tradition der Poesie und es gibt einen Poeten aus dem 14. Jahrhundert, der Hafez heißt. Ich habe auch einen Text von ihm gerappt. Den kann man 1:1 auf dem Hip-Hop-Beat rappen. Also dieser Poet war ein Musiker, der von Bar zu Bar gegangen ist und seine Musik gespielt hat und seine Poesie gesungen hat. Was ich damit sagen will, ist, dass der Iran durch seine poetische Tradition und dadurch, dass jeder Iraner, egal ob er ein Alphabet ist oder nicht, die 10 Gedichte aufsagen kann und dass diese Gedichte eine sehr starke Tradition im Iran haben, ist es, denke ich, auch deswegen ist es einer der Gründe, warum Hip-Hop so einen starken Anklang unter Jugendlichen findet, weil im Endeffekt das Reimen schon so eine Sache ist, die einem mit in die Wiege gelegt wird im Iran. طلب جام جم از ما میکرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد گوهری که صدف کان و مکان بیرون است طلب از گم شده گان ره دریا میکرد مشکل خیش بر پیر مغان برد دوش کوبه تایید نه Dass sich Jugendliche einer solchen grenzüberschreitenden Kultur anschließen könnten. Ja, dass sie sich ausgerechnet für eine aus dem verhassten Amerika stammende Musik begeistern könnten. Das fürchten die Tugendwächter in vielen muslimischen Ländern. Wie berechtigt diese Angst ist, zeigt ein Beispiel aus Algerien. In den schlimmsten Jahren des Bürgerkriegs, als die Gesellschaft durch den Terror islamistischer Gruppen und staatlicher Spezialtruppen in eine Schreckstarre versetzt wurde, gehörten Rapper zu den ganz wenigen, die es wagten, die Gewalt anzuprangern. Le micro brise le silence, das Mikrofon bricht das Schweigen, nennt sich die Band, die bis heute immer wieder mit den Mächtigen in Algier in Konflikt gerät und deshalb schon mehrfach nach Frankreich ausgewichen ist, aber immer wieder in ihre Heimat zurückkehrt. باش تعرف ويش صار البارح بالليل شحال من واحد مات 120 قتيل شحال تيت من قليل كل يوم حكاية وحدة يتبدو غير البلايص غير اللي نمرو كل بشرة دارو زردة بعقلهم واحدة وحدة الواحد يكره عمرو تزع علينا يا مات نجرى ننقعك حولة كلش بليدي طاي بقرة دخلات ثقولة حتى نولي ذكرتهم ورابح ولا بومبير رانا بلا كابيتال محل هاد الشي يصير. Rapper können manchmal die eingefahrenen Diskurse in muslimischen Gesellschaften aufbrechen, können eine Stimme der Straße sein, wo sonst nur Islamisten zu Wort kommen oder die Propagandisten diktatorischer Regime. Das gilt auch für die muslimische Community hierzulande. Als während des Gaza-Krieges Anfang 2009 in allen arabischen Haushalten die Fernseher liefen mit den Bildern, die Al Jazeera aus Gaza lieferte und die das Leiden der Palästinenser zeigten, aber auch die Propaganda der Hamas transportierten, hat sich Hassan Akush in Neukölln seinen eigenen Reim auf dieses Thema gemacht. Wo ist das Sonnenlicht? Ich verliere die Übersicht. Nur noch Betonsicht, weil ihr Bomben runterschickt. Was für ein Krieg? Merkt ihr nicht, wir wollen nicht. Das ist so ungerecht, als ob man gerade Nonnen fickt. Israel, ihr müsst wirklich Mut haben. Schießt auf Kinder mit Phosphor und Uran. Das ist Gaza, Boot zu Atomwaffen. Und euch aufzuhalten kann nicht mal die NATO schaffen. Über hunderte von Jahren leben wir im Land. Heute steht der Pass unter Staat unbekannt. Das ist nicht so, als ob man Kindern auf die Pfoten haut. Das ist der Untergang, der nächste Holocaust. Ihr seid verrückt, ich glaub, ihr seid im Drogenrausch. Weil ihr abdrückt wie bei einem Amoklauf. Ich fick die Politik, ich halt davon nichts mehr. Denn im Krieg gibt es Tote so wie Sand am Meer. Was ist bloß passiert? Nein, es muss nicht sein. Lasst uns leben hier. Wir wollen Frieden, aber nein. Ich überlege mir erstmal, was stört mich an dieser Gaza-Israel-Sache? Schreibe ich das auf und dann suche ich dazu Reime und dann versuche ich das in diesen Text umzuwandeln und so einen roten Faden zu haben, der sich durchzieht, dass eine Entwicklung vorhanden ist. Bis jetzt war ich immer sanft, sagen wir es so, in den politischen Liedern, zu den Politikern und so. Aber dieses Lied in diesem Gaza, da habe ich wirklich das sehr hart bearbeitet. Ich habe jetzt keine Ausdrücke gesagt oder sowas in der Art, sondern ich habe wirklich sehr stark kritisiert. Weil das Thema einfach Gaza, Israel und dieser Krieg, das ist einfach nicht, da sollte man nicht leicht mit umgehen und das kann man auch nicht leicht bearbeiten. Tausende Särge direkt ins Verderben, scheiße Schmerzen, das ist die Hölle auf Erden. Alle schon weg und die Eltern müssen Leichen bergen und keiner merkt, dass immer nur die gleichen sterben. Alle abwarten, niemals aus den Zeichen lernen, Soldaten scharf schießen, Kinder nur Steine werfen. Wir sind der Sündenbock für jedes KZ, denn DNS war der Grund für den Staat jetzt. Die ganzen muslimischen Kinder hier, die wissen ganz genau, wer Israel ist. Die Kinder wissen es schon und die wissen auch, dass da Krieg ist, aber die kriegen immer eine falsche Vorstellung. Die sagen zum Beispiel immer, die Juden sind schuld. Man muss halt versuchen, das so gut wie möglich darzustellen, dass auf beiden Seiten vielleicht ein Fehler liegt. So lasst uns beten, was ist bloß passiert? Nein, es muss nicht sein, es muss nicht lasst sein. Uns leben hier, wir wollen Frieden, aber nein, was ist bloß passiert? Nein, es muss nicht sein. Lasst uns leben hier. Wir wollen Frieden, aber nein. Rap als Mittel, um Mauern des Denkens, Mauern des Schweigens oder sogar Mauern aus Beton zu durchlöchern. Das hat selbst früher, zu Zeiten des Kalten Krieges, funktioniert. Mike und Marian, das sind wir. Wir kommen aus Dresden, nicht weit von hier. Gebrauchswerber, das wird unser Beruf. Der hat in manchem Laden einen schlechten Ruf. Mann, oh Mann, da hast du recht. Aber eigentlich ist's doch gar nicht so schlecht. Um 9 Uhr früh gibt's kein Hot oder Hü. Da ist Frühstückspause und ich trinke meine Brause. Kapiert? Na klar. Sonst noch was? Hey, come on, klotz ran, macht Spaß. Alter Mann, nicht lang gefragt. Hier sind die Rapper, die viel gewagt. Das war ein Ausschnitt aus dem Lehrlingsrap von Snowman alias Marian und Dynamike, das bin ich, von 1988 nachgerappt. Dynamike hat das meiste in seinem Leben leicht genommen. Auch den Tag der jungen Talente im Lehrlingswohnheim in Görlitz, an dem er mit seinem Freund Micha ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen sollte. Da die beiden schon mitbekommen hatten, dass Hip-Hop der neue Trend im Westen war, beschlossen sie zu rappen. Weil aber die zuständigen FDJ-Leiter kein Englisch mochten, musste es ein deutscher Text sein. Normalerweise hätten die Funktionäre in den Blauhemden eine Imitation amerikanischen Sprechgesangs wohl auch dann nicht gutiert, aber Rap mussten sie gut finden. Denn er war ein Stück Kultur der Unterdrückten der imperialistischen Welt. Das wusste jeder in der DDR, seit dort 1985 der Film Beat Street in die Kinos gekommen war. Den hatte Harry Belafonte produziert, der in der DDR als Ikone der Friedensbewegung verehrt wurde. Der Film erzählt die Geschichte von schwarzen Hip-Hopern, die mit Breakdance und Rap gegen die tristen Lebensverhältnisse in New York protestieren. Weil sie solch klassenbewussten Vorbildern folgten, bekamen Mike und Marian eine Urkunde und durften weiter rappen. Zusammen mit ihrem Kumpel Micha gründeten sie die Band 3M Men. Und haben gesagt, oh ja, wir Beastie Boys, so wollen wir auch sein, das wollen wir auch machen. So. Und da ich mich mit Schulenglisch ein bisschen beschäftigt habe, so mit dem Wörterbuch und so, war ich zuständig, die Texte zu schreiben. Vor allem Texte, die Blödsinn waren, wie Love, Hauf, Henkler and Schöbel, Frank. We rap total super and we never rob a bank oder irgendwie so. Ich hab's jetzt nicht so gut in Erinnerung, aber so waren die Reime halt. Frank auf Bank und fertig war der fette Hit. Naja, gab auch ein paar politisch anspruchsvolle Titel, ließ sich ja gut machen, weil wir auf Englisch gerappt haben damals. Ne? Damals gab's das gar nicht, auf Deutsch zu rappen. Also unser allererster Rap, der ging tatsächlich I rap for all and paint on the wall I'm Mary Ann, who rapping can. Das sollte heißen, ich bin Marian und male an die Mauer, von wegen Graffiti so, ne? Graffitis gehören zur Hip-Hop-Kultur. Das konnte man aus Beat Street lernen. Das Problem aber war, an Farben ranzukommen. Nur wenige in der DDR saßen wie Dynamike und seine Freunde an einer Quelle. Wir hatten ja in der Lehrwerkstatt Sprühdosen, und zwar in zwei Farben, in Braun und in Grün. Und mit denen konnten wir herumsprühen. Das war wohl durch die Armee, waren diese zwei Farben wohl noch auf dem Markt oder was. Jedenfalls haben wir die uns aus dem Schrank in der Lehrwerkstatt geschnappt und sind tatsächlich in Dresden auf die Pulsnitzer Straße. Heute würde man fast sagen, das darf man doch gar nicht, aber da ist ein jüdischer Friedhof, was uns damals egal war, und da haben wir Beastie Boys draußen dran gesprüht oder Fat Boys, solche Sachen. Auch an die passenden Klamotten kamen DDR-Hip-Hopper nur schwer. Aber Jogginganzüge oder weite Jeans konnte die Oma aus dem Westen mitbringen. Und T-Shirts oder Jacken mit Aufschriften wie Run DMC konnte man sich selber nähen oder anmalen. Weil ohnehin kaum jemand wusste, wie die Originale genau aussahen, glaubten einem die Schulkameraden sogar, dass es echte Westimporte waren. Was ist denn da los? No. One, two. Warum in meiner Hundsschöne Sonne, die du trunzel? Dreh mich nochmal um, will noch ein bisschen dunzeln. Bin von gestern ganz bedudelt, mir ist fast wie Sterben. Und unten auf der Straße tun so ne Fensterlärm. Und das früh um 11, ich könnte sie gumsen. Steh auf, schmier mir ne Bämme, so nen Rumsen. Iller in ne leere Büchse, ich guck's, gib immer Blümchen Kaffee. Motherfuck, no more fuck. Aufricht mich nicht, bin ich viel zu dicht. Aufricht mich nicht, bin ich viel zu dicht. Ein bisschen später hab ich die scheiß Loge ausgekuddelt, sie meine Miefplatten an, total ausgenutzt. So entwickelte sich in der späten DDR eine Hip-Hop-Szene, für die es in Sachsen sogar ein ganz offizielles Jahrestreffen gab. Sie waren in der DDR relativ berühmt in der Rap-Szene, die Radebeul Rap Contests 1988 und 89. Dort haben sich dann aus der ganzen DDR die Rap-Fans zusammengefunden, waren schon mehrere tausend, die da mit Zelten und so übers ganze Wochenende an den Elbwiesen lagerten, während in der Turnhalle drin eben abends die ganzen Rap-Bands auftraten und davor vor der Bühne die Breakdancer sich da Battles lieferten. Und darüber wurde auch berichtet in der Melodie und Rhythmus der damaligen DDR-Musikzeitschrift. Da waren wir abgebildet, Three A Man neben Milva. Als die Mauer fiel, hatten es einige Breakdancer schon zu festen Engagements am Friedrichstadtpalast gebracht. Mehrere Sänger hatten vom Komitee für Unterhaltungskunst eine Einstufung als staatlich anerkannter Rapper erhalten. Den Durchbruch im vereinten Deutschland schaffte aber kaum einer. Die Szene wird bis heute von Westbands dominiert. Die 3M Men haben sich in den letzten 20 Jahren gleich mehrmals aufgelöst und wieder vereinigt. Also ich mache immer noch Musik, habe immer noch viel mit Rap zu tun. Und bei mir in Dresden bin ich auch relativ bekannt als Rapper. So haben wir ja auch also Ende 2008 nochmal einen Titel gemacht, weil wir dachten, oh, gerade Jubiläum hier. So. Bang, boing, bang, 3M Men. Bang, boing, bang, hier kommt die Gang mit dem gebeugten Gang. Ging halt darum, dass wir jetzt schon seit 20 Jahren dabei sind und schon ältere. Und ich würde gerne als Opa immer noch rappen. Auch wenn ich da schon mit Mitte 20 schon mal dachte, so, jetzt bist du aber zu alt dafür. Die ganzen Jungen, die nachkommen. Generell kann man sagen, dass die komplette Rap-Szene sich ein bisschen im Kreis dreht in den letzten Jahren. Kann man sagen, war der Gangster-Rap. Und wenn die Sachen keine Platten verkaufen, hat keiner hier Spaß. Und was halt wirklich die Frage ist, was ich ja immer sehr interessant finde, ist das, wie es am Ende von der Masse angenommen wird. Michael Stockum ist Artist und Repertoire-Manager bei 4Music in Berlin. Die Firma ist nicht gerade Marktführer im Hip-Hop-Bereich. Aber für Nachwuchsrapper ist 4Music interessant, weil das Label einerseits klein genug ist, um sich auch um solche Künstler intensiv zu kümmern, die erst noch berühmt werden wollen. Und weil es andererseits an den Weltkonzern Sony angeschlossen ist, also die Kanäle hat, um eine Platte im großen Stil zu vermarkten. Michael Stockum soll die geeigneten Künstler dafür finden. Seit 3 Jahren macht er das und stellt fest, das Geschäft wird immer schwieriger. Man kann ja auch wirklich sehen, dass der klassische Rap in den Charts immer mehr nachlässt. Du kannst im Endeffekt sagen, dass du noch vor 5 oder 10 Jahren einfach eine festere Szene hattest. Du wusstest einfach, wenn du die Hip-Hop-Szene ansprichst, es ist einfach eine große Szene von Leuten, die ein Interesse haben an dem Lifestyle, der damit verbunden ist, an dem Drumherum, an Sprühen, an Breakdance, an Rap, an DJing, an den Partys, die damit zu tun haben. das war einfach eine große Szene und dass ich das Gefühl gehabt, dass wirklich alle Leute oder viele Leute, die in dieser Szene waren, ob sie Konsumenten oder Aktivisten waren, einfach ein Gemeinschaftsgefühl haben und einfach eine große Gruppe waren. Es hat sich immer mehr dahin halt gewandelt, dass du die diversen Camps hast, die sich dann gegenseitig scheiße finden und du bist dann entweder Fan von dem oder dem und hast dann entweder in der Schule das T-Shirt an von dem oder dem. Für die Künstler und ihren Manager heißt das, sie werden sich mit relativ geringen Stückzahlen zufrieden geben müssen. Selbst dann, wenn ihre Platten besser sein sollten als mancher Verkaufsschlager der letzten Jahre. Die Entwicklungen gehen im Rap im Endeffekt dahin, dass wieder mehr Inhalt gefragt ist, meiner Meinung nach, also sowohl musikalisch als auch textlich. Das Ganze wird wieder mehr organischer. Ich glaube, dass auch der Live-Aspekt, der im Rap einfach 2 Turntables and a Microphone war, also eigentlich ganz simpel gehalten. Du hast nicht viel drumherum, du stellst einen Rapper und seinen DJ auf eine Bühne und fertig ist der Lack. Ich glaube auch, dass die Leute schon Bock haben, wie man auch bei Peter Fox sieht, der auch im weitesten Sinne Rapmusik macht, der eine Wahnsinns-Bühnenshow einfach auch auffährt mit 3 Background-Sängerinnen, mit 4 Trommlern noch on top, mit einer fetten Band im Hintergrund. Ich glaube, dass das im Endeffekt die Leute doch mehr fesselt als jetzt der DJ und das Mikrofon. Also das finden die Leute mittlerweile, glaube ich, auch wieder ein bisschen langweilig. Du brauchst einen Ehemann, ich brauch ne Frau, die gut kochen und nähen kann. Du lebst im Bauernhaus, Kuhstall nebenan. Ich hol dich raus, du fängst ein neues Leben an. Aus dem Wollrock ins Negligé, ich schick dich jeden Tag shoppen im Kudamm Carré. Dein Vater kriegt ein Secondhand Golf Coupé, bei der Hochzeit grinst er unter seinem neuen Toupé. Yeah. Auf die Entdeckung von Miss Platinum ist Michael Stockum nicht nur wegen ihres Duets mit Peter Fox stolz, sondern auch, weil sie helfen könnte, weibliche Fans anzusprechen. Da liegt für den Rap die größte Marktlücke. Und alle in der Branche wissen das. Ich denke, das liegt total auf der Hand. Dadurch, dass die Musik, die quasi angeboten wird im deutschen Rap-Bereich, von den meisten Labels und auch vieles, was Erfolg hat, oft sehr platt und primitiv. Ja, zum Teil auch, es geht halt meistens um Statussymbole, um Frauen, um Dinge, für die sich einfach pubertierende Jungs wesentlich mehr interessieren als Frauen und als Mädchen. Ich glaube nur, dass der Markt für weiblichen Rap in Deutschland einfach nicht wirklich da ist. There are a lot of women who do hip-hop dance. Es gibt eine Menge Frauen, die zu Hip-Hop tanzen, die sehr guten Breakdance machen. Aber ich treffe nicht viele Frauen, die MCs sind. Denn dafür muss man bei den Battles mitten in einen Kreis von Konkurrenten treten. Und dann fangen alle an, sich gegenseitig runterzumachen und zu beleidigen. Und da kommen dann garantiert 10 Jungs auf ein Mädchen. Und die muss es dann garantiert mit allen 10 auf einmal aufnehmen. Und für die meisten ist das einfach abschreckend. Also die Männerdominanz herrscht auch noch an der Basis vor. Die Battles sind seit jeher der Initiationsritus, den alle durchlaufen müssen, die in der Szene etwas gelten wollen. Wie in sportlichen Ausscheidungskämpfen muss man die Konkurrenten mit den eigenen Reimen verbal niedermachen. Oder wie es im Jargon heißt, sie dissen. Zu den wenigen Frauen, die sich das trauen, gehört Stefanie Kati, eine Afroamerikanerin aus Berlin. Musik ist eine Waffe. Kommt drauf an, wie man sie benutzen kann. Wenn man die Skills hat, um sich gut zu verteidigen sozusagen, kann man sie gerne benutzen. Aber man muss einfach schlau sein. Hip-Hop ist nicht wie was anderes im Leben. Es kann auch sein, dass ich mich irgendwie für ein Jobgespräch da bewerben muss oder irgendwie so. Es ist the same thing, really. Man muss sich einfach, kommt einfach an zu der Arbeitsstelle und sagt, ich kann diesen Job, ich bin dafür qualifiziert. Und genauso ist es im Hip-Hop. Wenn ich mich mit den Jungs sozusagen, wenn die rhymen können und ich kann genauso gut rhymen, dann habe ich kein Problem mit denen. Es gibt auch Battles oder Diss-Tracks oder keine Ahnung, wenn die mich dissen wollen oder eine Frau dissen wollen. Wenn die Frau genauso gut zurückdissen kann oder battlen kann, ist sie genauso gut wie der Mann. Also ich würde sagen, es gibt da so a level, a balance level now heutzutage. Also wir sind keine Untertanen jetzt im Musikgeschäft. Now we know this life's a mystery. We study ourselves in our history. I got my own definition of victory. So it don't matter how they picture me. In den USA haben auch einige Frauen in der Rap-Szene Ruhm erlangt. Queen Latifah und Lauryn Hill sind die bekanntesten. Beide betonen allerdings, dass Hip-Hop nur eine von vielen künstlerischen Ausdrucksformen ist, die sie pflegen. Auch Stefanie Carty nennt sich lieber Singer-Songwriter als Rapperin. Sie will sich nicht auf dieses Genre festlegen lassen, weil sie weiß, dass dann ganz bestimmte Anforderungen auf sie zukommen. Das ist halt die Media, ne? Wenn eine Frau als Rapperin angenommen wird, dann muss sie bestimmt einen Minirock tragen, ein paar schöne Halsketten, ja. Weißt du, High Heels tragen. Dann würde sie bestimmt ganz gut verkaufen. Aber wenn du eine echte Frau nimmst sozusagen und sie erzählt wirklich irgendwas aus dem Leben und sie erzählt einfach wirklich das, was ist, und das sind vielleicht keine Party-Songs, denn dann ist es vielleicht unmöglich. Also es geht alles ums Geld. Also du kommst in einen bestimmten Bereich, kommst du nur mit Geld. Und du brauchst einen bestimmten Betrag, um mit der Promotion mithalten zu können, mit bestimmten Leuten. Das sind Unsummen. Auch um ein Video am Start zu haben, dass das halbwegs cool aussieht, das kostet auch nicht allzu wenig. Um wirklich bei den Labels mitzuhalten, da brauchst du echt Sponsoren. Aber jetzt so ist die Szene, die sich mit Hip-Hop nicht nur als aggressives oder Geldverdienmittel interessiert, sind wir zu arm. Rockel von den Zeugen der Zeit hat sich ein eigenes Studio aufgebaut. Da produziert er nicht nur die Songs seiner Band, sondern auch die befreundeter Musiker. Sie wollen Conscious Rap machen, politisch bewussten Rap. Der kommerzielle Erfolg ist bescheiden. Es ist nicht so üblich, dass Hip-Hop-Künstler jetzt so groß vergütet werden nach ihrem Auftritt. Das ist in einem Bereich, wo Bands spielen, mit Gitarre, Schlagzeug, Bass, ist das was anderes. Da kennt man das schon, dass es relativ üblich ist, aber Hip-Hopper werden meistens mit recht geringen Gagen abgespeist. Die Booker und für die Veranstalter sagen sich, ach so ein Rapper, naja, dann schmeiße ich da eine CD rein, der kriegt ein Mikrofon, der macht das schon. Dass auch Hip-Hop-Gruppen ein komplettes Setting auf der Bühne haben, mit Hall auf Mikrofon etc. und ja, Technikliste und einfach so ein paar Geschichten, die wie bei einer ganz normalen Band funktionieren, ist da noch nicht angekommen. Und dass wir genau die gleichen Aufwandskosten haben, wenn wir von A nach B fahren. Aber ja, das muss was damit zu tun haben, dass einfach auch dieser ernstzunehmende Hip-Hop einfach, oder dieser Conscious Rap, ja, noch gar keine Lobby hat. Weltweit ist Rap nur für wenige zum Geschäft geworden. Für die große Mehrheit findet er immer noch auf der Straße statt. Dort fangen jeden Tag wieder Jugendliche an, Reime und Beats zu schmieden. Und das wird noch lange so weitergehen. Davon sind Susanne Stemmler und Jan Kage überzeugt. Mittlerweile ist das neue aufkommende Hip-Hop-Land wahrscheinlich China, von dem man es gar nicht unbedingt gedacht hätte. Ja, warum ist Hip-Hop so erfolgreich? Ich würde mal sagen, weil es eine sehr partizipative Ausdrucksform ist. Es ist sehr, jeder kann teilnehmen. Jeder, der eine bestimmte Begabung hat, nämlich ein Rhythmusgefühl hat, der schnell texten kann, sprich, der sich schnell Gedanken um seine unmittelbare Umgebung machen kann und darauf dann einen Text machen kann. Sie müssen nicht auf die Musikakademie gegangen sein, um MC zu werden. Man merkt sehr schnell als MC, ob das, was man da auf der Bühne macht oder vor einem Publikum macht, funktioniert oder nicht. Die Straße ist letztendlich eine Art von Bühne, auf der man das erproben kann, ob das funktioniert oder nicht. Dass Hip-Hop eine Weltmusik geworden ist, wenn man so will, und die Nummer 1 Jugendkultur auf der ganzen Welt, liegt vielmehr daran, dass Hip-Hop von Anfang an mit der Musik, DJing und der lyrischen Form, dem MCing, mit Graffiti, mit Breakdance oder Poplocking halt, wie man den Tanz nennt, und mit dem Fashion-Element eine Kultur ist, die alle kulturellen Ausdrucksformen umfasst und in sich hat. Das heißt, wenn ich ein Jugendlicher bin, egal in welchem Land auf der Welt, ist das eine Art und Weise, wie ich mich ausdrücken kann. Und wenn ich mich nicht lyrisch ausdrücken kann, dann kann ich das vielleicht durch Tanz oder durch Mode oder durch Malerei an der Wand. Und es ist was für alle Jugend in der Welt attraktiv ist, weil es was Rebellisches hat. Und darum geht es ja auch als Jugendlicher, sich abzugrenzen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum Hip-Hop so unglaublich erfolgreich war auf der ganzen Welt. Ja, oder Polizio, immer volles Risiko. Ist Mörder gut drauf, hat Wörter zu hoffen, also hör nicht auf, genieß die Show. Ne Prise Flow, ein Quäntchen Swing, unendlich kann er sein Ständchen bringen. Menschenskind, wo denkst du ihn? Es gibt keinen Stopp, so kennst du ihn. Auch wenn der Text das Gegenteil sagt, träum ich vom letzten Leben danach. Ja, check's auf jeden Fall ab, bis dahin wächst der Regenball nach. Bis dahin gibt es... Das war Gangsters, Bitches, Ghetto-Philosophen. Rap, die Poesie der Straße. Von Regina Kusch und Andreas Beckmann. Es sprachen Eva Meckbach und Joachim Schönfeld. Ton Bernd Friebel, Regie Rita Höhne, Redaktion Klaus Pilger. Eine Sendung des Deutschlandfunk 2009. Wenn die Gedende sagt, es hört nicht auf, verwette deinen Arsch darauf, es hört nicht auf. Wenn die Gedende sagt, es hört nicht auf, dann hört es verdammt nochmal nicht.